Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Habakuk, Kapitel 2, Vers 18 bis 20. Was kann ein Götzenbild nutzen, das doch nur von einem Handwerker angefertigt wurde? Was ist der Nutzen eines gegossenen Maskenbildes oder eines Wahrsagers, der lügt? Wie kann ein Handwerker an ein Götzenbild glauben, wenn er es doch selbst hergestellt hat? Furchtbar wird es für den werden, der versucht, ein Schnitzwerk zum Leben zu erwecken oder der einen leblosen Stein auffordert: Wach auf! Wie könnte er sie je dazu bringen können? Selbst ein Götzenbild, das mit Gold und Silber überzogen ist, hat keine Spur von Leben in sich. Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel. Die ganze Erde verstumme vor ihm. Gott segne dieses Wort. Götzenbilder und Idole. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Buch Habakuk im Alten Testament, im zweiten Kapitel, lernen wir mehr über Götzenbilder und Idole. Und Habakuk versucht, die Herzen der Menschen zu erreichen. Ja, Gott versucht durch Habakuk die Herzen der Menschen zu erreichen, dass sie sich eben abwenden von Götzenbildern und Idolen und erklärt eben, dass es eben leblose Dinge sind. Also Sachen, die Leute und die Herzen der Menschen von Gott abwenden. Das sind Idole. Letztendlich gesagt. Also es können ja eben Bilder sein, Abbildungen von Dingen oder auch geschnitzte Sachen oder was auch immer. Und das ist eben, was wir eben gelesen haben, ist eben Gottes Antwort auf die Klage von des Propheten Habakuk. Denn er ist wirklich, er weiß, er hat ein schweres Herz und er weiß nicht, wie er die Menschen erreichen soll. Und weil sich die Menschen von Gott abgewandt haben und sich Götzenbildern und Idolen zugewandt haben. Und Gott antwortet ihm hier. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass Gott eben doch souverän ist und all diese Sachen sieht, was Leute eben machen. Und geht hierzu nochmal dazu, noch mehr über, die Bibel sagt uns noch mehr über Götzenbilder und Idole. Im Buch, auch im Alten Testament, Jesaja, Kapitel 44, Vers 6 bis 20. Jesaja, Kapitel 44, Vers 6 bis 20. Schaut mal, wie Gott da durch den Propheten Jesaja spricht, was nun Götzenbilder und Idole anbelangt. Und natürlich sind die 10 Gebote sehr, sehr wichtig. Jesus Christus ist gekommen, hat die 10 Gebote, all diese in und durch sich selber erfüllt, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Aber die 10 Gebote sind immer noch gültig. Und geht dazu nochmal im Alten Testament rein, Exodus, Kapitel 20, Vers 3 bis 17. Ganz wichtig, also im Alten Testament, Exodus ist also, im Deutschen ist das das zweite Buch Mose. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3 bis 17. Die ersten beiden Verse. Lest mal selber da die ersten beiden Gebote, was Gott uns da sagt, was nun Götzenbilder und Idole anbelangt. Ja. Und nimm das zu Herzen, schaut mal. Wichtig ist das zu verstehen, dass Gott eben immer wieder auf sich selber zeigt, nämlich auf unseren Jesus Christus als Gott im Fleische. Das sind nicht nur die Ermahnung, ja, sondern es ist Hilfe und Gottes Schutz ist eben ausgedrückt in den 10 Geboten zum Beispiel. Und so wie er sich in der Bibel darstellt, um uns zu helfen, dass wir uns abwenden. Nicht von ja, Götzenbildern, Idolen. Idole können eben auch, doch in der heutigen Zeit, ja, fast beinahe 2000 Jahre später, so können das eben auch Dinge sein, Objekte, ein Idol kann eben auch das Streben nach allem anderen außer Gott. Also ob das nun Geld, Macht, auch Karriere kann das sein, das können andere Menschen sein, sogar die eigene Familie kann zum Idol werden, wenn Jesus Christus nicht an erster Stelle steht. Ja, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen hat unser Herrgott uns ja die 10 Gebote gegeben, dass er uns eben schützt, ja, vor uns selber, vor allem Bösen, ja, und dass das Böse in unseren Herzen keinen Halt nehmen kann und keine Frucht tragen kann. Aus dem Grund hat er uns die Gebote gegeben. Und alles zeigt eben, wie gesagt, letztendlich auf unseren Herrn Jesus Christus, und der all dieses erfüllt hat in und für uns und für uns am Kreuz gestorben ist. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für das Beispiel aus dem Alten Testament, was du uns sagst, Götzenbilder und Idole. Götzenbilder und Idole sind auch im Neuen Testament oft erwähnt und haben eben die Menschen, die Herzen der Menschen abgewandt von dir. Das lernen wir und lesen wir immer wieder. Und wir beten eben auch heute, dass du uns hilfst, dass wir uns abwenden von allem, was in der persönlichen Beziehung mit dir im Wege steht, dass wir für uns als reuige Sünder, die wir zu dir kommen, und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, durch die Person und das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.